Band 3, Kapitel 36 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Julian der Abtrünnige von Felix Dahn. Band 3, Kapitel 36. Heer und Flotte waren nun vereint oberhalb der Zwillingsburgen. Jetzt galt es aber, das Landheer auf das nordöstliche Ufer des Tigris zu schaffen. Auch diese Aufgabe schien unlösbar. Denn nun war endlich ein Perserheer, ein ungeheures eingetroffen, entschlossen, nicht zu Ktesiphon zu entsetzen, als vielmehr der Einschließung zuvorzukommen, indem es den Römern bereits das Überschreiten des Tigris verwehrte. Der Übergang musste also durch Gefecht erzwungen werden. Das aber schien unmöglich. Der Strom ist hier sehr breit und sehr reißend. Die Nordostufer, von schlüpfrigem Lehm, fallen steil, fast senkrecht ab. Die ganze Linie war in wochenlanger Arbeit durch starke Schanzen gekrönt worden. Und auf und hinter diesen Schanzen standen 160.000 Perser, erlesene Bogenschützen aus Katuschia, Panzerreiter, ein Wald von Speeren des Fußvolks und 118 Kriegselefanten, die, sagt ein Zeitgenosse, ein Feld voll Gerste oder voll Legionen mit gleicher Ruhe und Verlässlichkeit zerstampften. Ein Brückenschlag angesichts solcher Abwehr war ausgeschlossen. Ebenso eine Landung der tiefgehenden Kriegstrieren an den flachen Ufern. Niemand wusste Rat. Auch Julian schien diesmal betreten. Er schalt über die schlechte Verpackung der Vorräte auf den Flachbooten und befahl, 80 solche zu entlasten, den Zustand des ausgeladenen Getreides zu prüfen. Zugleich hielt er vor den Mauern von Koche die Aufmerksamkeit der Feinde abzulenken, glänzende kriegerische Spiele, auch einen Schwerttanz seiner Germanen zum Staunen der Asiaten. Am Abend lud er alle Befehlshaber in sein Zelt zur Tafel, und als er sie eine Stunde vor Mitternacht entließ, eröffnete er ihnen, dass um Mitternacht das Heer den Strom überschreiten werde. Schreck befiel die Kühnsten. Severus, Jovian wagten abzumahnen. Aber Julian sprach: Sieg und Rettung liegen in dieser Stunde. Jeder Aufschub verstärkt den Feind. Vorwärts, stellt eure Scharen. Eine Fackel, um Mitternacht in hohem Bogen in den Strom geworfen, gab das Zeichen. 5 jener Flachboote, besetzt von Legionaren, stießen ab. In lautloser Stille stand das Römerheer unter dem Schutz der Nacht dicht an dem Strom. Plötzlich flammte drüben auf dem Nordufer ein gewaltig Feuer auf und lautes Geschrei drang herüber. Julian erschrak bis ins tiefste Herz. Er begriff recht wohl, seine kühnen Schifflein waren vom Feind entdeckt und mit Feuerpfeilen in Brand gesteckt. Aber rasch fasste er sich und rief: Seht das Zeichen, das ich den Unsern anbefahl. Sie sind gelandet, haben die Uferhöhe erklommen. Nach, alle nach! Sofort rauschten alle Schiffe in die Flut, auch die zur Landung nicht bestimmten, denn der Widerstand von so viel tausend Kielen sollte die Gewalt der Strömung brechen für alle. Und sie brachen ihn. Die flacher gehenden Boote erreichten das Nordostufer noch gerade recht, ihre verwegenen Vorläufer herauszuhauen. Zwar das Erklimmen der steilen Ufer in der schweren Rüstung unter einem Hagel von Wurfspeeren, Pfeilen, Feuerbränden, Steinen war ein Hartstück Arbeit, aber das leichte Fußvolk der Germanen, geführt von Julian selbst, erkletterte zuerst den Höhenrand und hielt da oben das mörderische Gefecht so lang, bis die Massen, zuletzt auch die schweren Legionare der Jovianer und der Herkulianer, nachdrangen und nun das ganze Römerheer eng geschlossen, Mann an Mann, in eherner Reihe auf die Feinde traf. Diesem Anprall hielten Perser und Parther, Araber und Assyrer nicht stand, zumal als ihre Elefanten, scheugemacht durch die ihnen entgegengeschleuderten Feuerbrände kehrt machten, ihre Führer abwarfen und nun die Reihen des eigenen Fußvolks laut trompetend mit wildgeschwungenen Rüsseln niederstampften, da war's zu Ende. Nur wenige der Elefantenführer behielten bei der Wut ihrer Tiere die Ruhe und den Mut, die Weisung auszuführen, die sie alle für diesen Fall erhalten hatten, dem scheurasenden Elefanten den scharfen Lenkstachel in den obersten Rückenwirbel zu stoßen, wodurch das riesige Untier sofort getötet werden kann. In wilder Flucht entscharrt jagten die vielen Zehntausende der Surenas zuerst und der Emir der Ghassaniden das Ufer entlang stromabwärts. Bis vor die Tore von Ctesiphon hieben sie nach, die verfolgenden Reiter des Siegers Julian. Ende von Band 3, Kapitel 36.